Erster mein Sohn, merke dir meine Worte und bewahre meine Gebote gut auf. Zweiter, wenn du meine Gebote befolgst, wirst du leben, schütze meine Lehren wie deinen Augapfel. Dritter, erinnere dich immer an sie, als ob du sie an deine Finger bindest und in dein Herz schreibst. Vierter, betrachte die Weisheit als deine Schwester und nenne die Einsicht deine beste Freundin. Fünfter, so wirst du vor einer fremden Frau geschützt, die aus einer anderen Stadt kommt und schmeichelhaft spricht. Sechster, ich schaute einmal durch das Fenster meines Hauses, durch mein Gitter, nach draußen. Siebter, dort sah ich unter den unerfahrenen jungen Leuten einen unvernünftigen jungen Mann. Achter, er ging auf der Straße, nahe einer Ecke, und bewegte sich in Richtung ihres Hauses. Neunter, dies geschah in der Dämmerung, am Abend, als es schon dunkel war. Zehnter, plötzlich kam ihm eine Frau entgegen, die wie eine Prostituierte gekleidet war und böse Absichten hatte. Elfter, sie war laut und unruhig, sie konnte nicht zu Hause bleiben. Zwölfter, manchmal war sie auf der Straße, manchmal auf den Plätzen und wartete an jeder Ecke. Dreizehnter, sie packte ihn, küsste ihn und sagte dann mit einem frechen Gesicht zu ihm, Vierzehnter, ich musste ein Opfer bringen, und heute habe ich meine Versprechen erfüllt. Fünfzehnter, deshalb bin ich hinausgegangen, um dich zu suchen, und jetzt habe ich dich gefunden. Sechzehnter, ich habe mein Bett mit schönen Decken und bunten Teppichen aus ägyptischem Garn geschmückt. Siebzehnter, mein Bett habe ich mit duftenden Ölen wie Balsam, Aloe und Zimt parfümiert. Achtzehnter, komm, wir wollen die ganze Nacht zusammen sein und uns an der Liebe erfreuen. Neunzehnter, denn mein Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen. Zwanzigster, er hat sein Geld mitgenommen und wird erst in vielen Tagen, wenn der Vollmond ist, zurückkommen. 21. Mit ihren vielen überzeugenden Worten verführte sie ihn und zog ihn mit ihren schmeichelnden Lippen an. 22. Er folgte ihr sofort, wie ein Stier, der zum Schlachthof geführt wird, oder wie ein Hirsch, der in ein Netz läuft. 23. Er wusste nicht, dass es ihm das Leben kosten würde, so wie ein Vogel schnell in eine Falle fliegt. 24. Also, meine Söhne, hört auf mich und achtet auf meine Worte. 25. Lass dich nicht von ihrem Weg abbringen und geh nicht auf ihren Pfaden. 26. Denn viele Menschen sind durch sie getötet worden, und sie hat zahlreiche Opfer gefordert. 27. Ihr Haus ist voller Wege, die in die Unterwelt führen, zu den Kammern des Todes.